Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Vor 65 Millionen Jahren. Ein gigantisches Geschoss rast aus dem All auf die Erde zu. Der Aufprall des Meteoriten ist verheerend. Der Himmel verdunkelt sich. Flutwellen rasen über den Planeten. Ein Großteil des Lebens wird ausgelöscht. Millionen Jahre später. China, etwa 1000 Jahre vor Christus. Zum ersten Mal wird der Fund von Dinosaurierknochen beschrieben. Allerdings glaubt man damals noch, es handle sich um die Überreste eines Drachen. Wiederum später, England 1677. In Cornwall wird ein großer Dinosaurierknochen entdeckt. Professor Robert Plott schreibt diesen erst einem Elefanten zu, dann einem Riesen der biblischen Zeit vor der Sintflut. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts werden Funde von Dinosaurierzähnen und Kieferfragmenten mit der Vorstellung von urzeitlichen Riesenechsen in Verbindung gebracht. Und in diesem Jahrhundert, anno 1834, werden in Deutschland die ersten Dinosaurierknochen entdeckt. In einer Tongrube bei Heroldsberg nahe Nürnberg. 3 Jahre später erhält das Tier seinen Gattungsnamen Plateosaurus. In Baden-Württemberg stößt man, vor allem in der Gegend um Trossingen, an zahlreichen Fundstellen auf wahre Knochenberge der Urzeitriesen. Plateosaurus wird nach den Funden auch als fränkischer und schwäbischer Lindwurm bekannt, in Anlehnung an das drachenartige Fabelwesen. Erst einige Jahre nach dem ersten deutschen Fund wird der Begriff Dinosaurier geprägt. Damit fasst der Engländer Richard Owen 3 bislang entdeckte Gattungen zu einer größeren Landwirbeltiergruppe zusammen. Dinosaurier sind Reptilien, deren Beine nicht seitlich vom Rumpf abstehen, wie es zum Beispiel bei Krokodilen der Fall ist, sondern direkt unter dem Körper angesetzt waren. Die Stellung der Knochen ermöglichte den Dinosauriern einen aufrechten Gang. Um sich fortzupflanzen, legten sie, wie alle Reptilien, Eier. Und ebenso wie ihre Nachfahren, die Vögel, atmeten die meisten Dinosaurier mit Hilfe von großen inneren Luftsäcken, die die Luft wie Blasebälge durch die Lunge hindurchführen. Sie hatten 2 oder 4 Beine, ihre Haut war glatt, gefiedert oder gepanzert. Manche von ihnen waren so groß wie eine Ratte, andere wie ein Elefant. Eine schier unerschöpfliche Vielfalt. Bis heute wurden rund 800 Dinosaurierarten entdeckt und jedes Jahr kommen neue hinzu. Dr. Oliver Rauhut, Paläontologe an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München, ist selbst schon oft auf den Spuren der Dinosaurier gewandelt. Das hier ist die geologische Karte aus der Provinz Chubut, wo wir in Argentinien arbeiten. Und die verschiedenen Farben stehen halt für verschiedene Gesteinseinheiten, die dort sind. Und hier das Blaue zum Beispiel, das ist Jura, das Grüne wäre Kreidezeit. Also da sind wir in den Gesteinsschichten, die sich im Laufe der vielen Jahrmillionen abgelagert haben, lesen die Forscher wie in einem immensen Archiv der Erdgeschichte. Gucken, ob dort irgendwas liegt und gegebenenfalls dann halt das ausgraben. Denn versteinerte Knochen, Haut- und Gewebeabdrücke sowie konservierte Fußspuren verraten, wie sich das Leben der Saurier in den 3 Epochen des Erdmittelalters abgespielt haben könnte. Die Welt der Trias. Vor 251 bis 200 Millionen Jahren. In der Trias sieht unser Planet noch völlig anders aus als heute. Es gibt damals nur eine einzige riesige Landmasse, Pangäa. An den Küsten dieses Superkontinents herrscht ein starker Monsun. Im Landesinneren hingegen extreme Trockenheit. Hier wachsen große Farne und Nadelhölzer. Blütenpflanzen gibt es noch keine. Dafür erleben die sogenannten säugerähnlichen Reptilien, die Vorfahren der Säugetiere, eine wahre Hochzeit. Auch Krokodile und Schildkröten entwickeln sich in dieser Periode. Gegen Mitte der Trias schafft es eine neue Gruppe, sich immer stärker durchzusetzen, die Herrscherreptilien. Unter ihnen auch endlich die Dinosaurier. Von nun an werden die Dinosaurier mehr als 160 Millionen Jahre lang die Erde bevölkern und sich in verschiedenste Richtungen weiterentwickeln. In der Trias gibt es zum Beispiel kleine flinke Tiere wie den fleischfressenden Coelophysis und pflanzenfressende Riesen wie den Plateosaurus. Es ist also einer dieser Saurier, die typischerweise den langen Hals, einen langen Schwanz und einen sehr massiven Körper haben. Es wird immer noch darüber diskutiert, ob er sich zweibeinig fortbewegt hat, hauptsächlich, oder vierbeinig stand. Der lange Hals hat natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, dass man sich besonders hoch aufrichten kann und damit in hoher Höhe Sachen abweiden kann. Die andere Möglichkeit ist, dass die sozusagen so eine Art lebende Staubsauger waren, die einfach halt diesen langen Hals hin und her geschwenkt haben und damit dann also auch am Boden einfach große Flächen ohne großen Aufwand abweiden konnten. Welche Laute die Dinosaurier ausgestoßen haben, kann natürlich niemand mit Sicherheit wissen. Anhand von anatomischen Merkmalen hat man jedoch versucht, die Stimmen der Urzeittiere am Computer zu rekonstruieren. Zum Beispiel den außergewöhnlichen Ruf des Parasaurolophus. Auf seinem Kopf saß ein großer, hoher Knochenkamm, mit dessen Hilfe er tieffrequente Töne erzeugen konnte, die kilometerweit zu hören waren. So könnte es gewesen sein. Doch bis die Posaune der Kreidezeit, wie der Parasaurolophus auch genannt wird, auf der Bildfläche erscheint, vergehen noch etliche Millionen Jahre. Die Welt des Jura. Vor 200 bis 146 Millionen Jahren. Im Laufe der Erdgeschichte zerbricht der Superkontinent Pangaea durch die Verschiebung der Kontinentalplatten in zwei Teile. Auch die klimatischen Verhältnisse verändern sich. Es wird feuchter und heißer, im Durchschnitt 10 bis 15 Grad wärmer als heute. Deshalb gibt es an den Polen keine Eiskappen. Das allerorts recht konstante Klima bietet den Dinosauriern beste Möglichkeiten, ihren Lebensraum zu erweitern. Zudem finden die Fleischfresser unter den Dinosauriern Nahrung im Überfluss. Eidechsen, Schildkröten, Krokodile und Insekten. Davon profitiert auch ein kleiner Jäger mit leichtem Knochenbau, der sich auf zwei kräftigen Hinterbeinen fortbewegt und an dessen Händen Klauen sitzen, der Jura Venator. Von ihm wurde bisher nur ein einziges Exemplar gefunden. Es wurde im Plattenkalk der Fränkischen Alb entdeckt. Paläontologin Dr. Ursula Göhlich: Am Kopf kann man sehr gut erkennen, dass es sich um einen Raubdinosaurier handelt, weil der Zähne trägt, die sichelartig nach hinten gebogen sind und jeder einzelne Zahn trägt Schneidekanten. Also ein richtiger Fleischfresser. Der Fund war eine wissenschaftliche Sensation. Auch deshalb, weil das Fossil nahezu vollständig erhalten ist. Und es zeigt nicht nur das Skelett, sondern auch Anzeichen für eine Schuppenhaut mit kleinen Warzen und Pusteln. Bei der Verwesung dieses Dinosauriers vor 150 Millionen Jahren waren natürlich Bakterien mit am Werk, die das Weichteil zersetzt haben. Und diese Bakterien haben so einen leichten, ganz dünnen Film auf dem Fossil hinterlassen. Dieser Film ist mit bloßem Auge nicht sichtbar, aber man kann ihn mit UV-Licht sichtbar machen. Mit modernster Technik suchten die Forscher nach Anzeichen von Federn, denn diese hätte der Jura Venator als Coelurosaurier, als Vorfahre der Vögel, haben müssen. Anfangs konnten die Wissenschaftler keine entdecken. Aber mit Hilfe von verbesserter UV-Lichttechnik stießen sie im Schwanzbereich des Jura Venators schließlich doch noch auf winzige, längliche, faserartige Strukturen, Hinweise auf Federn. Inzwischen geht man davon aus, dass viele Dinosaurier Federn trugen. Fliegen konnten aber wahrscheinlich die wenigsten. Der Archaeopteryx, er hatte neben Federn auch Flügel. Das Skelett des etwa taubengroßen Urvogels wurde vor 150 Jahren im Altmühltal gefunden. Das war ein Tier, was auf den ersten Blick eigentlich aussah wie eine Eidechse, das aber offenbar schon Federn hatte. Und als man es dann genauer untersucht hatte, stellte sich heraus, es hatte halt wirklich ein wunderbares Mosaik von was man damals als Vogelmerkmale angesehen hat und was man damals als Reptilmerkmale angesehen hat. Seither haben wir zahlreiche neue Funde gemacht und wir wissen inzwischen eine ganze Menge natürlich der sogenannten Vogelmerkmale kommt auch schon bei anderen Raubsauriern vor. Andererseits viele dieser sogenannten Reptilmerkmale kommt sogar noch bei späteren Vögeln vor. Das heißt, wir wissen also inzwischen, dass dieser Übergang von den Raubsauriern zu den Vögeln doch eigentlich eine sehr graduelle Angelegenheit war. Ebenso wie die Vögel sollen auch die Dinosaurier Brutpflege betrieben haben. Versteinerungen zeigen Elterntiere, die auf dem Nest sitzen. Ob sie allerdings die Eier ausbrüten oder in einer gefährlichen Situation den Nachwuchs beschützen wollten, ist ungewiss. Nur spekuliert werden kann auch darüber, ob Federn und Haut der Dinosaurier in gedeckten Farben gehalten waren oder schreiend bunt, so wie in manchen Kinderbüchern. Zumindest haben Forscher vor kurzem erstmals einen echten orangenen Farbstoff in einer Dinosaurierfeder nachgewiesen. Solche auffälligen Farbtöne könnten zur Balz gedient haben. Oder zur Abschreckung von Fressfeinden. Ähnliches gilt für die imposanten, spitz zulaufenden Stacheln, die Rücken und Schwanz des auf vier kurzen Beinen laufenden Stegosaurus bedeckten. Mit einer Länge von 9 Metern gehört dieser Vogelbeckensaurier zu den Giganten des Jura. Alle Größenrekorde brechen jedoch die Sauropoden. Vierbeinige Pflanzenfresser mit tonnenförmigem Rumpf und langem Hals, auf dem ein vergleichsweise winziger Kopf sitzt. Die Kolosse sind die wohl riesigsten landbewohnenden Tiere der Erdgeschichte. Ich sage immer, wir wissen noch gar nicht, was wahrscheinlich der größte war, weil ständig findet man schon wieder Tiere, die noch ein bisschen größer waren als die bisher bekannten. Das sind aber Tiere, die nach unseren heutigen Erkenntnissen wahrscheinlich Längen von 40 bis 50 Meter erreicht haben, Gewichte von wahrscheinlich an die 100 Tonnen. Das heißt, das sind also im Prinzip so Blauwale auf Beinen. Warum diese Tiere so groß geworden sind, ist immer noch eine sehr viel diskutierte Frage. Manche Tiere werden sogar 150 Millionen Jahre nach ihrem Tod noch etwas größer. So geschehen im Museum für Naturkunde in Berlin. Dort steht das größte aufgestellte Dinosaurier-Skelett der Welt, mit einer Höhe von über 13 Metern sogar noch einen Meter größer als in der früheren Ausstellung. In der alten Rekonstruktion waren die Knochen des Brachiosaurus so angeordnet, dass sich das riesige Tier quasi im Liegestütz vorwärts geschleppt hätte und seinen Schwanz am Boden schleifte. Muskelspuren auf dem Schulterblatt des Urzeitriesen gaben den Paläontologen den entscheidenden Hinweis, dass das so nicht stimmen konnte. Der Brachiosaurus lief nicht mit abgeknickten, sondern mit gestreckten Ellenbogen. Das Skelett wurde umgebaut und der Dinosaurier präsentiert sich jetzt in der Museumshalle noch riesenhafter als zuvor. Die Welt der Kreidezeit. Vor 146 bis 65 Millionen Jahren. In der Kreidezeit brechen die Kontinente weiter auseinander. Es entsteht in etwa die geografische Anordnung, die wir heute noch kennen. Die Dinosaurier entwickeln sich auf den verschiedenen Erdteilen nun unabhängig voneinander weiter. Das Klima verändert sich. Auf kalte Winter folgen warme Sommer. Die Blütenpflanzen entstehen und mit ihnen neue Dinosaurierarten, die sich von ihnen ernähren. An den Pflanzen hat der berüchtigte Tyrannosaurus Rex kein Interesse. Wohl aber am Fleisch anderer Dinosaurier. Der König der Tyrannenechsen herrscht auf der Nordhalbkugel der Erde und ist eine wahre Kampfmaschine. Er hat ungewöhnlich kräftige Hinterbeine, Klauen an den zweifingerigen Händen und einen äußerst massiven Schädel. Sein mächtiger Kiefer verfügt über ein zusätzliches Gelenk, das ihm erlaubt, das Maul für größere Beutetiere besonders weit aufreißen zu können. Seine langen Zähne sind an zwei Seiten gezackt wie eine Säge. Und sollte ein Zahn ausfallen, wächst er innerhalb kurzer Zeit wieder nach. Tyrannosaurus Rex kann bis zu 20 Kilogramm Fleisch auf einen Bissen herunterschlucken. Den Rang als größtes Landraubtier aller Zeiten haben ihm allerdings inzwischen andere Tiere von der Südhalbkugel abgelaufen. Raubsaurier wie der Giganotosaurus und der Spinosaurus. Letzterer brachte es alleine schon auf eine Schädellänge von rund 2 Metern. Wie gesagt, so könnte es geklungen haben. Wegen der engen Verwandtschaftsverhältnisse der Dinosaurier zum Vogel, meint der Paläontologe Dr. Oliver Rauhut schmunzelnd, wäre jedoch grundsätzlich auch etwas anderes denkbar. Vielleicht haben Tiere wie der Tyrannosaurus nämlich gar nicht gebrüllt wie ein Löwe, sondern eher gekrächzt und gechilpt wie ein Vogel. Dieser Sound hätte der actionreichen Verfilmung des Dinosaurierromans Jurassic Park, in dem Menschen von Urzeitriesen angegriffen werden, eine ganz andere Anmutung verliehen. Und neben Tyrannosaurus Rex hätte auch ein zweiter Dinosaurier zwitschernd wohl kaum so bedrohlich gewirkt, wie im Buch beschrieben. Die Stille machte Tim Angst. Der Velociraptor war knapp 2 Meter groß und von kräftigem Körperbau. Die stämmigen Beine und der Schwanz waren allerdings von den Tischen verdeckt. Und Tim sah nur den muskulösen Oberkörper und die an die Brust gedrückten Vorderläufe mit den baumelnden Klauen. Die gesprenkelte Haut auf dem Rücken schillerte. Der Velociraptor bewegte sich sehr wachsam und sah sich ständig mit ruckenden, vogelartigen Bewegungen seines Kopfes nach allen Seiten um. In der Realität war ein Velociraptor wesentlich kleiner als bei Jurassic Park. Aber die Romanhelden gegen nur truthahngroße Tiere kämpfen zu lassen, wäre wohl aus dramaturgischen Gründen nicht in Frage gekommen. Ob die Raptoren wirklich so schlau und gerissen waren, wie im Buch dargestellt? Das Hirnvolumen, das lag irgendwo so bei 150 Milliliter oder sowas. Das ist ein Hinweis natürlich darauf, dass diese Tiere wahrscheinlich eine gewisse Intelligenz hatten. Also das ist, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem Krokodil, ist das etwa das Fünffache von einem Krokodil der gleichen Körpergröße, was diese Tiere hatten. Aber selbst die gewitztesten Jäger unter den Dinosauriern fanden vor 65 Millionen Jahren ein plötzliches Ende. Zum Abschluss der Kreidezeit werden ganze Kontinente von heftigen Vulkanausbrüchen erschüttert. Es kommt zu einem großen Massensterben, das wahrscheinlich von einem Meteoriten ausgelöst wird. Ein riesiger Brocken, der durch seinen Einschlag auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko einen Krater mit 280 Kilometer Durchmesser hinterlässt. Dieser Meteorit hat damit einen Tsunami ausgelöst, den man inzwischen an der Westküste Südamerikas nachweisen konnte, diesen Tsunami. Das heißt, er ist also von der Karibik einmal um die Erde gelaufen und dann mit noch einer solchen Wucht auf die Westküste Südamerikas geknallt, dass er da also noch Spuren hinterlassen hat, die man heute noch sehen kann. Und natürlich daneben auch wiederum klimatische Auswirkungen. Das heißt also, wenn ein solcher Meteorit einschlägt, dann wirbelt er jede Menge Staub auf, jede Menge Wasser verdunstet, wird in die Atmosphäre geschleudert, blockiert das Sonnenlicht wahrscheinlich für Jahre, Jahrzehnte, eventuell Jahrhunderte oder Jahrtausende. Ohne Sonnenlicht geht natürlich ein Großteil der Pflanzenwelt ein. Ohne Pflanzen gehen die Pflanzenfresser ein. Ohne Pflanzenfresser gehen die Fleischfresser ein. Das heißt, es kommt also zu einer ökologischen Kettenreaktion, die durchaus zu solchen Aussterbeereignissen führen kann. Zahlreiche Säugetierarten werden dahingerafft. Alle Ammoniten in den Meeren. Und die Dinosaurier. Zweibeinig oder vierbeinig, Raubsaurier oder Pflanzenfresser. Sie alle können unter den nun herrschenden Bedingungen nicht mehr leben. Die Ära der Dinosaurier ist zu Ende. Den mit ihnen verwandten Vögeln gelingt es allerdings, die Katastrophe zu überstehen. Und in diesen Tieren leben die Dinosaurier bis heute weiter. Wir sind nach wie vor von den Raubsauriern umgeben. Also wenn Sie das nächste Mal irgendwo einen Spatz auf dem Ast sitzen sehen, dann denken Sie daran, na, Verwandter von dem war mal Tyrannosaurus Rex.